1 Live Talk Radio 0800 220 50 50. Domian im WDR Fernsehen und in 1 Live. 0800 220 50 50. So, liebe Leute, ein bisschen spät sind wir heute dran, aber nicht sehr viel. Willkommen bei Domia, willkommen beim 1 Live Talk Radio. Schon wieder eine Woche rum, ist ja Wahnsinn. Ich begrüße euch sehr herzlich zu unserer Freitag-Nacht-Ausgabe, die eine freie Themen-Nacht-Ausgabe ist. Und das heißt ja, ihr könnt euch hier bei uns melden, wenn ihr gerne mit mir reden wollt, ganz egal. Über was? Telefonnummer 0800 220 5050. Oder mailt uns domian@wdr.de. Und meine erste Anruferin heute Nacht heißt Vanessa. Und Vanessa ist 31. Guten Morgen. Guten Morgen. Vanessa. Schön, dass ich, ja, es geht um meine Schwester. Ja. Weil wir wissen nicht, wie lange meine Schwester noch zu leben hat. Weil meine Schwester ist an Sarkoidose erkrankt. Wie heißt die Erkrankung? Sarkoidose. Erklärst du uns die Erkrankung? Ja, das ist eine Autoimmunkrankheit. Das ist bei ihr jetzt auf die Lunge geschlagen, dass sie eine neue Lunge bräuchte. Mhm. Und zusätzlich kommt das noch, weil meine Schwester hat noch eine künstliche Knochenmarkentzündung. Das heißt, wir warten jetzt ab, ob sie überhaupt eine neue Lunge kriegen kann. Mhm. Weil wenn das nicht geht, dann kann sie keine neue Lunge kriegen. Das heißt, dass sie in den nächsten 2 Jahren sterben wird. Vorausgesetzt, es gibt keine neue Lunge. Genau. Was war das mit der Knochenentzündung, Knochenmarksentzündung? Ja, das Ganze, also ich weiß das jetzt auch nicht so, weil ich bin auch ziemlich durcheinander und gerade auch aufgeregt. Das ganze Immunsystem ist von meiner Schwester kaputt. Mhm. Also sie kriegt jede Woche einen Schnupfen, sie kriegt durchgehend Antibiotika. Mhm. Sie liegt auch oft in Haidhausen in der Roland-Klinik. 2 bis 3 Wochen kriegt sie dann ein Medikament. Mhm. Und das Immunsystem wird auch gestärkt durch ein Medikament, das von Leuten aus dem Rückenmark kommt. Mhm. Das kriegt sie dann durch die Venen, kriegt sie durch die Venen per Tropf, dass sie überhaupt ihr Immunsystem eben halt. Wie alt ist deine Schwester? 28. 28 erst. Ja, ist auch total. Also ich gehe daran total kaputt. Und die Haupterkrankung, die sich jetzt so auf die Lunge geschlagen hat, führt dazu, dass die Lunge irgendwann nicht mehr oder also wenn nichts passiert, wird die Lunge nicht mehr funktionieren. Ja, genau. Sie kriegt ja seit mal einem Jahr ein Sauerstoffgerät unterbrochen, 24 Stunden, mhm. auch wenn sie schläft. Weil die Lunge gar nicht mehr genug Sauerstoff aufnehmen kann. Gar nicht mehr. Also sie ist auch vor im Dezember auch hier bei mir zu Hause zusammengebrochen, weil sie wohnt nebenan und hat auch versucht, weil sie will immer auch einen auf stark machen, meine Schwester. Also sie tut auch immer so, dass sie auch alles könnte, mhm. und ist dann hier auch, war sie 10 Minuten hier bei mir und dann ist sie auch auf der Couch zusammengebrochen und bin auch sofort nach drüben gerannt. Also ja, jetzt habe ich gerade noch nicht so ganz verstanden, wie sind die Chancen, dass sie eine neue Lunge bekommt? Eigentlich gar nicht. Ganz schlecht die Chance. Ganz schlecht. Aufgrund dieser Entzündung, dieser Knochenmarksentzündung. Genau, genau. Naja, verstehe. Bald nach Hannover und in Hannover werden die ganzen Untersuchungen und da geben sie meiner Schwester das okay, ob sie eben halt wenn sie eine neue Lunge kriegen könnte, dann müsste sie auch dann ein halbes Jahr bis Jahr bis eine neue Lunge, also kommt dann auf diese europäische Liste irgendwie. Mhm. Ja, das dauert immer, ist kompliziert. Und wie lange ist deine Schwester schon so schwer krank? Eigentlich seit sie 13 ist. So lange das schon? So lange. Ja. Leben eure Eltern noch? Meine Mama lebt noch, also meine Familie lebt noch, aber ich habe irgendwie alles auf meiner Schulter. Wie kommt das, dass deine Mutter oder dein Vater nicht so nah dran sind wie du? Ja doch, meine Eltern sind beide berufstätig und ich bin alleinerziehend kümmere mich eigentlich zurzeit auch um meine Schwester. Ach so, weil du dann tagsüber zu Hause bist und ihr wohnt gegenüber, sagst du, dann kann man... Ja, die wohnt nebenan, also wir sind direkt Tür an Tür. Oder nebenan, ja, genau. Mhm. Und ich mache eigentlich hauptsächlich alles. Ist sie so eine junge Frau und so schwer krank und todkrank, kann man ja sagen. Mhm. Und wenn nicht das passiert, was wir für sie hoffen, hat sie nicht mehr lange zu leben. Mhm, ja. Wie geht sie denn selbst damit um? Die ist ziemlich depressiv. Also es kommt darauf an, mal ist sie so, mal ist sie so. Mhm. Also sie verschließt sich total. Sie möchte auch gar nicht mehr über ihre Krankheit reden. Mhm. Sie sagt auch meistens, ja, dann liege ich bald, liege ich bald neben der Oma, weil meine Oma ist letztes Jahr an Lungenkrebs gestorben und hat das gesehen, wie meine Oma gestorben ist. Mhm. Und die Stefanie hat sich seitdem auch so verschlossen. Also sie ist ganz, also ich erkenne meine Schwester nicht mehr. Sie hat ja wahrscheinlich aufgrund dessen, dass sie die Krankheit schon so lange hat, auch eine ganz untypische Jugend erlebt. Sie konnte bestimmt nicht all das machen, was man so als Jugendlicher macht. Also sie hat ihre Ausbildung gemacht, hat sie alles. Ach, das ging noch. Das ging noch. Sie ist jetzt akut jetzt seit 2 Jahren, wo es richtig abwärts, also seit 2 Jahren ist das so akut mit ihrer Krankheit geworden. Gibt es denn außer dir noch jemanden, gut, die Eltern sind dann abends oder Wochenende da, aber gibt es sonst vielleicht noch einen Freund, eine Freundin, der sich intensiv und nah mit ihr beschäftigt? Nicht direkt. Also sie hat eine gute Freundin, aber die telefonieren nur meistens und ihre Freundin erzählt ja auch nur vom, also meine Schwester ist wie so ein, die kriegt nur Probleme zu hören dann von ihr. Und die Probleme, die sie erzählt, lässt sie dann an mir aus. Also sie lässt dann ihre schlechte Laune quasi, keine Ahnung, also sie hat eigentlich keinen außer mir eigentlich. Ja. Wie reagierst du denn auf sie, wenn sie so, wie du sagst, sehr depressive Stimmungen hat und das Leben eigentlich schon mehr oder weniger aufgegeben hat? Wie reagierst du darauf? Wie reagiere ich da drauf? Es ist ganz schwer. Also. Versuchst du ihr Mut zu machen? Ja, also ich bin auch ein lustiger, lebensfroher Mensch und ich versuche auch immer meine gute Laune, aber ich weiß nicht. Ich kann tun, machen, was ich will. Ich werde dann auch nur angeschnauzt. Ich komme damit überhaupt nicht klar und ich weiß auch nicht mal, was ich machen soll, weil ich bin ein Mensch. Ich gebe dir Liebe, ich gebe dir Geborgenheit, aber das wird alles abgestoßen, weil ich denke mal daran, so sind, glaube ich, kranke Menschen. Dass sie kranke Menschen zu lieben Menschen, liebenswerte Menschen einfach nur noch so sind. Manchmal ja, aus Verzweiflung auch. Dass es gar kein böser Wille dahinter steckt, sondern auch wirklich die Not, in der sich ein solcher Mensch befindet. Hast du manchmal ein gewisses Verständnis dafür, wenn sie sagt, ich will nicht mehr, dann liege ich bald neben der Oma? Nein. Also ich sehe ja, wie sie leidet. Ich sehe ja, sie hat ja durchgehend Schmerzen. Sie hat ja auch nur noch... Du musst dir das vorstellen, wir haben einen großen Lungenvolumen und sie hat nur noch eine halbe Tasse. Mhm. Also sie kann nur noch, also sie kann nicht mehr lachen. Wenn sie lacht, lacht sie ganz komisch. Also sie kriegt überhaupt keine Luft mehr. Und manchmal denke ich, manchmal sage ich zu meiner Freundin, vielleicht ist das manchmal besser, wenn sie stirbt. Aber ich kann das mit mir nicht vereinbaren, weil ich hänge ziemlich an meiner Schwester. Natürlich, natürlich. Aber das ist, was du jetzt gerade miterlebst, erleben ganz viele Menschen, die einen schwerkranken Menschen betreuen. Und da ist es immer ganz wichtig, dass man als Betreuer, das bist du ja in dem Fall, dass du dir so einen Rückhalt oder so eine positive Zusatzwelt schaffst, um die Kraft dafür zu bekommen. Nicht, dass du auch noch gänzlich ausgebrannt bist nach einer gewissen Zeit. Das ist ja auch nicht Sinn. Bist du schon? Ja. Bin ich schon. Hast du darüber nachgedacht? Ich bin sehr viel am Wein. Ja. Hast du darüber nachgedacht, vielleicht auch so in die professionelle Schiene zu gehen und dir dort Hilfe zu holen? Ja, ich habe eine sehr, sehr gute Freundin. Mein Freund sagt das selber auch, weil er sieht, wie ich leide. Er sieht, ich weine sehr, sehr oft jeden Abend. Und meine Freundin sagt auch, ich muss mir irgendwo Hilfe holen, weil wenn es wirklich passiert mit meiner Schwester, dass sie wirklich im Sterben liegt und ich weiß auch nicht, ob ich das kann, ob ich da sie dann begleiten kann und dass ich mir vielleicht ärztliche Hilfe holen muss. Ja, ärztliche, psychologische, psychiatrische Hilfe, was auch immer. Meine Psychologin hat das Gespräch jetzt mitgehört. Ja. Sie ruft dich gleich an und sie wird dir ein paar konkrete Ratschläge geben, an wen du dich wenden solltest, welche Art von Hilfe du vielleicht am besten brauchst und was für dich das Beste ist. Ich denke das auch mal, dass du diesen Schritt gehen musst. Ich weiß. Einmal für dich, aber auch letztendlich wieder auch für deine Schwester, weil du willst und musst ja für sie bis zu ihr. Stark sein. Du musst, ja, willst du ja. Und wenn man das nur so lebt, wie du es bisher gelebt hast, brichst du irgendwann zusammen. Das weiß ich. Ich danke dir aber von ganzem Herzen. Sehr und gern. Ich wollte auch noch kurz was sagen. Mein Freund und ich, wir lieben dich. Das wollte ich schon mal sagen. Ach, du hast einen Freund. Ich war davon ausgegangen, dass du Single bist. Das heißt, das färbt sich doch bestimmt auch dann auf eure Beziehung ab, wenn du immer so erschöpft bist. Ja. Was soll ich jetzt lügen? Ja. Das ist auch noch. Kompliziert alles. Genau, das ist ein zusätzliches Problemfeld sicher noch. Ist schon alles kompliziert. Mhm. Ich sag mal, eigentlich müsste ich schon ich weiß auch gar nicht, manchmal gar nicht, wo ich die Kraft her habe, aber ich sag mal, ich gucke jeden Tag, ich habe eine 5-jährige Tochter und ich gucke jeden Tag meine 5-jährige Tochter an und da kann ich eigentlich, ich habe so viel Kraft und so viel Power, aber ich, wie gesagt, ich weiß nicht, wie lange ich das noch aushalte. Ja, du musst was tun. Du musst es für dich tun, du musst es für deine Tochter tun, für deine Schwester, für deine Beziehung, du musst einfach was tun. Ich weiß, ich danke dir. Vanessa, du legst auf und Magdalena ruft dich gleich zurück. Alles klar, ich danke. Sehr gerne, tschüss, ciao. 0800 220 5050, so erreichte uns und erreicht hat uns auch die Brigitte und Brigitte ist 53, guten Morgen. Guten Morgen, Domian. Brigitte, schön, dass du da bist. Ja, ich freue mich auch, ja. Dass ich nach so vielen Jahren, wo ich deine Sendung sehe, was heißt freuen, aber dass ich mal durchkomme, weil ich ein großes Sorgenkind habe. Mhm. Erzähl. Das ist mein Sohn. Wie alt ist der Sohn? 22. Und inwiefern ist er ein Sorgenkind? Er ist im, also für mich ein Sorgenkind. Er ist im Dezember am 5. Papa geworden. Mhm. Große Freude. Er ist mit seiner Lebensgefährtin seit anderthalb Jahren zusammen. Mhm. Und ich habe ganz große Zweifel, dass der kleine Sohnemann nicht der Sohn meines Sohnes ist. Also du hast Zweifel, dass also du glaubst, er ist nicht der Sohn deines Sohnes? Ganz genau. Warum hast du diese Zweifel? Weil ich von meinem Sohn im Frühjahr, also Frühsommer kann man sagen, bei einem persönlichen Gespräch erfahren habe, dass diese beiden am 4. Februar zuletzt Sex hatten, also miteinander geschlafen haben. Also dein Sohn und die Freundin? Genau. Mhm. So, weil er hatte große Probleme damit, dass sie in der Schwangerschaft sehr, sehr kühl war zu ihm, hat überhaupt keine Nähe mehr zugelassen und hat das Gespräch seiner Mama gesucht. Wir haben also ein sehr inniges Verhältnis. Und hat sich dann auch offenbart, weil ich ihn gefragt habe, am Anfang der Schwangerschaft, das ist ja auch normal, da kann man ja noch miteinander schlafen. Ja. Da sagt er, nein, sie lässt gar keine Nähe zu. Wir haben das letzte Mal miteinander geschlafen, das war am 4. Februar. So, jetzt ist der Kleine auch noch 2 Tage zu spät gekommen, also ausgezählt war sie am 3. Dezember. Mhm. Der ist am 5. Dezember geboren. Eine Schwangerschaft dauert 40 Wochen. Mhm. So, ich habe im Internet recherchiert mit meinem älteren Sohn und das ist so. Nach dieser Rechnung 4. Februar hätte der Kleine Mitte November kommen müssen. Ja. Also es gibt nicht, dass eine Schwangerschaft 43 Wochen dauert. Aber vielleicht ist da irgendwas durcheinander geraten mit den Zahlen bei ihm? Nein. Nein, aber... Das hat mein älterer Sohn jetzt nochmal... Na, fragen wir uns an. Nein, Bruder-Gespräch. Ich sag mal, das ist alles nicht so die feine englische Art mit Trick 17, weil er auch sagte, Mama, ich will das auch wissen, weil seine Freundin, also von dem jüngeren Sohn, die ist nach wie vor, auch jetzt, wo der Kleine da ist, sehr auf Distanz. Hm. Und das würde jetzt den Rahmen sprengen. Nein, lass mich fragen. Lass mich fragen. Hast du denn deinen Sohn konkret jetzt darauf angesprochen? Nein, auf keinen Fall. Hat der große Bruder deinen Sohn darauf angesprochen? Genau. Und was hat er gesagt? Aber nur spezifisch jetzt auf Sex, wann die zuletzt miteinander geschlafen haben. Weil er hat dann gesagt, so, ha, die wollen jetzt Karneval zusammen weggehen und dann feiern wir. Und okay, und was hat er geantwortet? Was denn? Was hat er geantwortet? Ja, nach wie vor. Ja, das war am 4. Februar. Und komisch, war, dass er so genau das Datum noch weiß. Weil das einzige Mal war. Naja gut, trotzdem. Weiß man dann so genau das Datum? Ich weiß nicht. Das ist eigentlich das Geburtsdatum meines Vaters. Der ist vor 2 Jahren gestorben. Also sein Opa. Okay. Ich weiß nicht, ob er das damit in Verbindung gebracht hat. Vielleicht, das könnte sein. Brigitte, wie ist er denn so drauf? Freut er sich über das Kind? Super, nur so. Nur die Jungs. Na gut. Er freut sich sehr über das Kind. Ja. Er ist glücklich. Ja. Dann halt dich zurück, Mensch. Was mischst du dich da ein? Ich Ja. Was mischt ihr euch und was mischt du dich da ein? Wenn da irgendein Zweifel besteht, dann ist es seine Sache, sich darüber Gedanken zu machen und Konsequenzen zu ziehen. Nicht deine Sache. Wenn er sich über das Kind freut, um Gottes Willen, macht das nicht kaputt. Ja, das ist es halt. Weil ich habe recherchiert im Internet nach einem Vaterschaftstest, den man auch familienintern machen kann, wenn er nicht gerichtlich verwertbar sein soll. Und ich habe mit einer Freundin von mir gesprochen, die ist gleich alt wie ich, die ist selber Oma und Mutter. Und die sagte, wenn er irgendwas erfährt, hast du einen Sohn gehabt. Du hast schon nach einem solchen Test recherchiert? Ja. Und hast mit dem Gedanken gespielt, diesen Test heimlich zu machen? Ja. Mensch, Brigitte, ich bin von Socken. Das darfst du nicht machen. Ja. Das darfst du nicht machen. Freu dich, dass es ein gesundes Kind ist. Ja, der Kleine ist auch mega süß. Freu dich über das Kind, kümmere dich um das Kind. Sei nett und liebevoll zu dem Kind. Das ist deine Aufgabe. Da kannst du viel mit... was willst du denn damit bewirken? Willst du alles kaputt machen, ne? Nein, ich will nur die Wahrheit. Ja, aber die Wahrheit muss doch ihn interessieren. Für ihn ist es doch ausschlaggebend. Ja. Letztendlich, wenn man es auch so krass sagt, geht dich das gar nichts an. Nein, das ist es. Ich verstehe dich und deshalb rufe ich auch an, bevor ich irgendwas unternehme, weil ich sehr großen Wert auf deine Meinung lege. Dafür habe ich schon zu viele Sendungen gesehen. Nur ich denke, es gibt ja auch, ich meine, das hört sich jetzt vielleicht schlimm an, es gibt natürlich auch Fälle, wo Kinder verunglücken und dann müssen die Väter nachher Blut spenden. Ich denke mir, wenn das mal nach Jahren rauskommt, ist es noch viel schlimmer für ihn. Aber weißt du, wenn das wirklich so sein sollte, mit dem 4. Februar und diesen Bedenken, dann ist das in seinem Kopf sowieso drin, dann weiß er das ja sowieso. Ja, und dann, das ist halt das, was ich nicht glaube, dass er jetzt sich die Mühe gemacht hat und hat da 40 Wochen zurückgerechnet. Ja, das glaube ich schon. Ja? Das glaube ich schon. Lass die Sache ruhen. Ja. Und wenn es irgendwann Bedenken gibt oder Zweifel, dann muss von ihm die Initiative ausgehen, dass da irgendwas getan wird. Mhm. Jetzt seid alle glücklich, dass da ein gesundes Kind ist, was ihr alle liebt. Das ist das Wichtigste. Ja, das ist ein mega süßer Kerl. Ja. Und wenn man dann diesen stolzen, jungen Papa sieht, ja, der ist also durch die Geburt seines Kindes ist ein erwachsener Mann geworden, der sehr verantwortungsvoll, Brigitte, mit der ganzen Aufgabe umgeht. Ich will dir noch was sagen. Ich wäre als Sohn auch sauer, wenn meine Mutter da so in meine Angelegenheiten reinfunken würde. Ja, ja, das ist halt das, warum ich auch anrufe oder mir selber denke. Ja. Klar, ich bin halt ein wahrheitsliebender Mensch und für mich wäre das Betrug. Ja. Ne, und tja, deshalb legen wir mich das. Legen wir doch die Bedenken mal zur Seite. Ja. Und lass doch in den Vordergrund einfach das Glück treten, dass da so ein netter kleiner Kerl auf die Welt gekommen ist. Ja. Das ist doch das Allerwichtigste. Ja, klar. Brigitte, mehr kann ich dir nicht sagen. Das ist meine Meinung. Du wolltest sie ja auch hören. Das ist es. Nein, ich danke dir auch von Herzen. Und ich hatte eben auch große Zweifel. Das war mehr Nein wie Ja, also für diesen Test. Mhm. Und jetzt weiß ich, dass das Nein. Super, das freut mich. Ja? Brigitte, alles Liebe. Alles Gute alles euch, Liebe eurer auch. Familie. Ich tschüss. Danke dir. Ciao. Ciao. 0800 220 50 50 Dirk 43. Guten Morgen. Guten Morgen. Dirk. So, ja, wir beide. Um was geht's? Ja, ich höre immer so abends, gerade wenn ich im Dienst bin. Was machst du denn? Ich bin bei einer Feuerwehr. Ah, sehr gut. Nachtdienst. Nachtdienst. Hoffentlich genau, kommst du nicht zum Einsatz. Das hoffe ich auch immer, ja. Na klar. Ich liebe meinen Job zwar, aber lieber nicht im Einsatz. Na klar. Das ist richtig. Na klar. Ja, aber ich höre dann halt immer, dass Leuten eigentlich echt mies geht manchmal. Und ich wollte einfach mal aufzeigen, dass es auch daraus wieder rausgeht. Erzähl mal. Ja, ich bin im Jahr 2000 praktisch von heute auf morgen alleinerziehender Vater geworden. Mhm. Wie kam Weil das? Meine damalige Frau, die hatte eher das Leben so auf Schlagerpartys verlegt und nicht mehr wahrscheinlich auf das biedere bürgerliche Leben, in Anführungsstrichen. Mhm. Ja. Sie wollte nichts mehr mit Familie zu tun haben. Sie hat mir also dann ihren eigenen Sohn, meinen Stiefsohn dagelassen und auch meine beiden eigenen Kinder. Ach. Und sie hatte auch ein Kind schon mitgebracht in die Beziehung. Genau. Und wie lange wart ihr zusammen gewesen? Wir sind zu der Meinung 11 Jahre zusammen gewesen. 11 Jahre? Also es gab ein Kind von ihr und 2 eigene Kinder, also die ihr zusammen hattet. Ja, genau. Und dann ist sie von heute auf morgen abgehauen? Ja, ja gut, sie hat es natürlich schon vorbereitet. Sie ist also vorher immer, wenn ich auf Mittag- und Nachtdiensten gewesen bin, ist sie schon immer unterwegs gewesen. Das habe ich dann hinterher von den Kindern mal erfahren. Wie alt war sie, als sie gegangen ist? Wie alt war sie, als sie gegangen ist? Sie war 32, glaube ich. Da ist doch eigentlich so die erste Feierphase rum, ne? Sollte man meinen. Sollte, gerade wenn man Kinder hat. Absolut, absolut. Gerade dann. Ja, erzähl mal, und dann hat sie dir gesagt, ich will nicht mehr. Ja, genau. War also so die, ich sag mal, die wahrscheinlich die Standardverabschiedung von solchen Leuten, die dann so hingehen und werfen einem dann die kleinen Fehler vor, die man halt macht. Mhm. Um Gründe dann, zu haben. Genau. Mhm. Vielleicht um es sich selber einfacher zu machen. Oder so, genau. Ja, genau. Und es war einfach alles nichts mehr. Sie wollte nicht mehr. Und dann ist sie tatsächlich ganz von euch weggegangen? Sie ist dann weggegangen und kam am nächsten Abend wieder. Und erzählte mir dann solche lustigen Geschichten wie, ach, sie hätte sich das ja überlegt, man könnte ja auch zu dritt da zusammenleben. Soll heißen, mit ihrem jetzigen neuen oder zur damaligen Zeit neuen Lebenspartner. Mhm. Und das war so ihre Idee. Das war aber nicht dein Geschmack? Überhaupt nicht, nein. Nee. Ich habe ihr dann 5 Minuten gegeben, die Wohnung mitsamt ihrem Habe zu verlassen. Ja. Und das hat auch ganz gut geklappt. Da war sie weg? Da war sie weg. Definitiv? Definitiv, Ende. Hat sie sich denn wenigstens dann in den folgenden Jahren um die Kinder etwas gekümmert? Also im ersten Jahr überhaupt nicht. Überhaupt nicht? Überhaupt gar nicht. Wie alt waren die Kinder damals? Der Jüngste war 2, dann kamen ein 3-Jähriger und ein 11-Jähriger. Boah, und die hat sich überhaupt nicht auch um die kleinen Kinder gekümmert? Gar nicht, nein, im ersten Jahr überhaupt nicht. Auch wahrscheinlich war das ihr Kind, der 11-Jährige, den sie mitgebracht hat? Genau. Lässt sie ein Jahr komplett alleine? Der ja nun sehr schon an die Mutter gewöhnt war und das muss doch für den Jungen eine Katastrophe gewesen sein. Ja, war auch. War für alle 3 Kinder eine Katastrophe. Und dann? Wie ging es dann weiter? Ja, ich musste ja gucken, dass ich jetzt von meiner Arbeit wegkam. Hatte damals das unheimliche Glück, dass ich 3 Jahre ausscheiden konnte. Warst du da auch schon bei der Feuerwehr? Ja, genau. Ah ja. Da bin ich heute auch wieder. Also, oder immer noch. Ja, hast du gesagt gerade. Mein damaliger Chef hat dann gesagt, okay, 3 Jahre kannst du ausscheiden, Geld kriegst natürlich nicht von uns. Musste ich also Sozialhilfe beantragen und stand dann erstmal vor den Trümmern meiner damaligen Beziehung. Und hatte meine Kinder, konnte mich ja auch nicht groß hinsetzen und rumjammern, rumweinen, weil die Kinder brauchten mich ja ein bisschen mehr. Natürlich. Und die brauchten dich jeden Tag, rund um die Uhr quasi, die ganz Kleinen. Ganz genau, ja, richtig. Und hast du 3 Jahre, warst du 3 Jahre Hausmann und Mutter und Vater alles in einer Person? Ja, genau. Und hast die Familie geschmissen und versucht, die Kinder durchzubringen. Genau. Hat sie sich denn dann nach einem Jahr, im 2. oder 3. Jahr ein bisschen mal gemeldet, die Dame? Nach einem Jahr stand sie dann irgendwann morgens, als wir am Frühstückstisch saßen, sonntags vor der Türe und wollte die Kinder abholen. Ach so, da plötzlich? Ja, auf einmal, von jetzt auf gleich. Und da hab ich damals gesagt, nee, so nicht. Wenn du irgendwas mit den Kindern machen möchtest, dann wende ich erstmal ans Jugendamt, weil so einfach geht das hier nicht. Das hatte dann Polizeieinsatz zur Folge, weil sie wollte einfach nicht, die liefen rund um die Wohnung und randalierten da rum zu zweit. Und dann haben wir dann im Jugendamt die Klärung gekriegt, dass die Kinder sollten ja auch ihre Mutter sehen. Das hieß ja nicht, dass ich, wenn ich sie jetzt nicht mehr leiden kann, dass die Kinder nicht mehr zu ihr dürfen. Ja, und wie hat sich das im Laufe der Jahre dann so eingependelt? Es ist so, dass die Kinder meistens, also 3 Sonntage im Monat von morgens früh bis abends zu ihr gehen. Mittlerweile aber auch, jetzt sind sie ja nur schon größer, wenn man überlegt, sind auch nicht mehr so ganz zufrieden, wenn sie da hingehen. Ich bin wirklich entsetzt darüber, wie eine Mutter, auch ein Vater, ist jetzt völlig wurscht, sowas machen kann. Dass man 3 Kinder einfach sitzen lässt, nur um irgendwie High Life und Party machen zu wollen und einen neuen Typ zu genießen. Ich finde es unfassbar. Verachtung empfinde ich dafür, muss ich sagen. Beschämend. Ja, beschämend, wirklich beschämend. Aber Kompliment, Verachtung ist ein bisschen krass, beschämend für sie. Aber Kompliment an dich, dass du das so toll hingekriegt hast. Super. Also, ich muss sagen, ich würde die 3 Jahre heute jedes Mal wiederholen. Ich könnte mir aber vorstellen, dass du da, du hast ja nicht viel Geld, da musstest du wahrscheinlich mit jedem Cent 10-mal rechnen, oder? Auf jeden Fall, natürlich. Ganz klar. Aber Und war trotzdem keine schlimme Zeit. Ja, und als du dann nach 3 Jahren wieder in deinen Beruf gegangen bist, da waren die Kinder ja immer noch nicht so ganz aus dem Gröbsten raus. Wie hast du denn das denn organisiert? Bis heute, wie geht das mit 3 Kindern? Da hatte ich ja noch einen riesengroßen Vorteil. Ich habe zur damaligen Zeit einen guten Freund gehabt, der viel Internet rumhantiert hat und hat irgendwo in irgendeinem Chatroom eine junge Dame kennengelernt. Die hatte 4 Kinder und der sprach mich dann und sagte, hör mal, das wäre eine Frau für dich, für mich nicht, weil Kinder kann ich nichts mit anfangen. Mhm. Und nach mehreren Tagen Zögern habe ich mir gedacht, ach, passieren kann dir nichts, ruf einfach mal an. Ach. Er hat mir die Telefonnummer von ihr gegeben und ich dachte, mein Gott, halt ein Telefongespräch, mehr nicht. Ja. Und ist er mehr draus? Heute noch zusammen. Ihr seid heute noch zusammen. Ja. Das ist ja verrückt. Dann warst du 3 Jahre alleinerziehender Vater. Mhm. Und dann kam schon im 4. Jahr, kann man das so sagen? Im 4. Zwei Jahre und im 3. Jahr kam, ach so. Kam schon die Kinder. Ach so, da kamen die schon. Ja? Dann habt ihr jetzt insgesamt 7 Kinder. Genau. 7 Kinder. Mhm. Das ist ja doll. Das ist eine riesige Familie. Ist ja wie früher. Ja, genau. Richtig. Und das funktioniert alles gut und die Kinder mögen sich auch und das ist alles ein Einklang. Ja, wunderbar sogar, hervorragend. Das ist eine schöne Geschichte. Ja. Ja, aber das war ja auch noch eine riesen Glückssache. Da habe ich wirklich, muss ich heute immer noch sagen, die beste Frau der Welt gekriegt. Mhm. Es wäre natürlich viel schwieriger für dich gewesen, wenn du die Frau nicht kennengelernt hättest und du hättest die Kinder wirklich alleine bis heute durchziehen müssen neben der Arbeit. Das wäre dann noch mal krasser gewesen. Das auf jeden Fall. Ich glaube, ich hätte auch dafür noch eine Lösung gefunden. Bin ich sicher, so wie ich dich jetzt kennengelernt habe. Dirk, das ist eine tolle Geschichte. Gratulation. Hast du toll gemacht und das Glück gönne ich euch, dass ihr dann zueinander gefunden habt, die neue Frau und du, und dass ihr jetzt eine schöne große Familie seid. Ja, danke, danke. Alles Gute. Ja. Schön, dass du angerufen hast. In der Tat, wir haben so viele traurige Geschichten, dann ist es auch nett, mal sowas zu hören. Ja, vielleicht hören all die Leute jetzt, denen es auch im Moment schlecht geht, die sich sagen, Mensch, guck mal, es geht wieder aufwärts. Genau, genau. Lieber Dirk, alles Liebe, alles Gute. Komm gut durch die Nacht. Tschüss. Danke, tschüss. Ciao. So, meine Lieben, wir haben 1:27, 1:28 gleich. Das ist eine sehr schöne Zeit für unsere Domian-Postecke heute. So, es hat gemailt ein Mensch namens Colonel. Was immer sich dahinter auch verbirgt. Hallo Domian, ich bin auch für Ehrlichkeit, schreibt er. Aber die Wahrheit kann auch töten. Bei deinem Gespräch mit dem Mann, der seine Zeugnisse gefälscht hat, warst du weltfremd. Er hat keinem geschadet, nur sich selbst, und er zahlt mit seinem schlechten Gewissen. Das ist Strafe genug. Die Zeugnishörigkeit der Deutschen ist schrecklich. Dann gab es Post von Costa. Und Koste schreibt, hey Domian, ich habe mich schlapp gelacht, als ich in deiner Sendung zum ersten Mal von sogenannten Pony Girls gehört habe. Also halbnackte Frauen, die sich als Ponys verkleiden und vor Männern tanzen oder Männer sogar in einem kleinen Wagen ziehen. Von so einem Pony Girl würde ich mich gerne jeden Tag zur Arbeit kutschieren lassen. Ich glaube, ich wäre doppelt leistungsfähig und jede Zahl würde mich anstrahlen. Ich bin nämlich Finanzbeamter. Das schreibt Costa. So, dann gab es Kritik auf meiner Facebook-Seite bezüglich des 20-jährigen Anrufers neulich, Dennis, der süchtig nach Prostituierten ist. Und es kamen dazu auch Mails, unter anderem von Anna. Und Anna schreibt, Domian, ich kann überhaupt nicht verstehen, dass du Dennis so hart rangenommen hast. Zwar nervte mich sein Ja, aber auch, dass er auf jeden Vorschlag von dir sagte, aber trotzdem handelte es sich doch um einen suchtkranken Menschen. Bitte etwas mehr Empathie, du bist doch sonst so einfühlsam. Stichwort Facebook, übrigens vielen, vielen Dank für euer großes Interesse. Wir kommen mittlerweile schon an die 22.000, das ist ganz toll und ich lade euch ein, wenn ihr noch nicht dabei seid, euch da reinzuklicken, euch zu liken unter facebook.com/domian.jürgen. Und ich freue mich natürlich auch über die große und immer größer werdende Twitter-Gemeinde, die diese Sendung hier verfolgt. Also wir beobachten das alles sehr aufmerksam und sind interessiert an eurer Meinung und euren Kommentaren. So, dann eine schöne Post von, oder eine rührende Post von Marlene. Marlene schreibt, lieber Domian, ich bin 81 Jahre alt und sehe deine Sendung jede Nacht. Danke für die guten, ergreifenden und interessanten Stunden. Ich lebe sehr zurückgezogen. Wenn ich eure Sendung sehe, habe ich immer das Gefühl, als würde ich durch ein Schlüsselloch einen Blick auf die Welt werfen. Ich finde vor allem interessant, auf diese Weise die Ansichten und das Leben von jungen Leuten mitzubekommen. Ich denke dann oft, wie schön es doch wäre, noch einmal jung zu sein. Andererseits möchte ich mein Leben, so wie es war, nicht noch einmal leben. Also, man muss alles so nehmen, wie es ist. Eure Marlene. Schöne Grüße von uns an Marlene. So, dann gibt's noch eine Mail von Tom und der schreibt, Hi Domian, nur zwei Fragen. Erste Frage, verfolgst du unser Star für Baku und wenn ja, wer ist dein Favorit? Ja, ich verfolge die Sendung und ich habe einen eindeutigen, ganz klaren Favoriten, nämlich Roman. Und die zweite Frage, bist du für den Rücktritt von Bundespräsident Wulff? Eine ganz eindeutige Antwort. Ja, ich bin für den Rücktritt. Ende der Postecke. So, und jetzt machen wir weiter mit der Freien Themennacht. Und ich freue mich auf Jenny. Jenny ist 29. Guten Morgen, Jenny. Guten Morgen, Domian. Jenny, um was geht's bei dir? Ja, um meine Familie. Spezifisch eher um meine Mutter. Was ist da los? Und zwar, ich habe eine ganz bewegte Kindheit, die auch viel mit meiner Mutter zu tun hat und mit den Umständen in unserer Familie. Ja. Und zwar bräuchte ich von dir einen Rat, wie ich da an meine Mutter rantreten kann, um da irgendwelche Antworten zu bekommen von ihr. Warum, wieso, weshalb. Und zwar hat sie mich mit meinem dritten Lebensmonat mit einem Taxifahrer in einem Wäschekorb mit einem Brief zu meiner Oma verfrachten lassen. Im dritten Lebensmonat? Genau, ja. Die hat das kleine Mädchen in einen Wäschekorb gesetzt? Genau, ja. In ein Taxi? Genau. Und dann? Und der Taxifahrer hat mich auch tatsächlich dann da abgeliefert, weil mein Onkel war zu der Zeit da. Der war wohl in der Nähe am Arbeiten und war dann bei seiner Mutter auf Besuch. Und also du solltest zu der Oma? Genau, ja. Und dann? Bist du bei der Oma aufgewachsen? Genau, oder? Ja, bis zum vierten Lebensjahr. Und irgendwann stand sie dann vor der Tür und wollte mich dann wieder haben, obwohl ich sie gar nicht gekannt habe, richtig. Da gab es wohl dann mal ein, zwei ganz flüchtige Besuche. Und dann hat sie dann irgendwann das Interesse dann wieder verloren und hat sich dann gar nicht mehr gemeldet. Bis ich dann irgendwann vier war und dann stand sie vor der Tür und wollte mich dann wieder mitnehmen. Bist du dann mitgegangen? Hat sie dich mitgenommen? Sie hat mich mitgenommen, ja. Der Tag, der war auch sehr dramatisch. Bist du dann die nächsten Jahre deiner Kindheit und Jugend bei ihr geblieben? Ja, ich musste ja, ne? Ja, es hätte ja sein können, dass sie dich schon wieder irgendwie nach einem Jahr irgendwo abgibt oder dich... Nein. Ich weiß auch nicht, was der Grund jetzt war, dass sie mich da aus meinem gewohnten Umfeld, aus meinem geborgenen Umfeld. Also bei der Oma hast du es gut gehabt? Genau, ja. Meine Oma, die war mein Ein und Alles, meine Opa auch. Meine Oma ist zwar tot jetzt seit 2002, das war auch ein ganz schwerer Schlag für mich. Mein Opa lebt zwar noch, aber der lebt auch eher von unserer Familie zurückgezogen. Ja. Wie hat deine Mutter dich denn dann im Laufe der Jahre behandelt? Sehr, sehr schlecht. Ich habe es sehr, sehr schlecht gehabt in meiner Kindheit bei meinen Eltern. Ach so, da gab es den Vater auch. Ja, ja. Die beide lebten zusammen. Das ist dein leiblicher Vater. Ja, und ich vermute es, dass es mein leiblicher Vater ist. Es wurde immer gemunkelt von der Familienseite, von meinem Vater her, dass ich eventuell nicht die leibliche Tochter sein könnte. Aber Nachweis gibt's darüber nicht. Er hat mich auch sehr spät anerkannt. Also meine Mutter und mein Vater waren zu der Zeit, als ich geboren wurde, auch noch nicht verheiratet. Er hat mich also auch mal Familienbuch. Genau, dass er mich halt erst 3 Jahre später anerkannt hat. Auf jeden Fall hat dieser Mann zugelassen, dass man dich als kleines Baby ins Taxi gesetzt hat. Das hat er zugelassen. Wie hat deine Mutter dich dann behandelt? Was hat sie konkret Schlimmes an dir und mit dir gemacht? Das war nicht nur meine Mutter, das war auch der Vater. Mein Vater ja auch. Sehr. Was haben die getan? Ja, also ich kann mich jetzt daran zum Beispiel erinnern, das sind immer so Bruchteile. Ich war halt auch in psychologischer Behandlung. jahrelang und da sind immer so Bruchteile, die immer so hochgekommen sind. Zum Beispiel erinnere ich mich daran, ich hatte sehr großes Heimweh zu meinen Großeltern und ich konnte viele Monate konnte ich nicht richtig essen. Ich habe das Essen verweigert und wenn ich nicht essen wollte, haben die mich beide festgehalten, mir die Nase zugehalten und mir dann das Essen eingetrichtert, kann man mal sagen, ja. Da warst du ja vier, fünf Jahre alt. Wie war denn das, da hast du doch bestimmt konkrete Erinnerungen, als du dann so 10, 11, 12, 13 warst, wie haben die dich da behandelt? Ja, mein Vater, der war nachher von meiner Mutter eine Zeit lang getrennt, der war im Gefängnis, weil er einen Polizisten verprügelt hat. Und das war eigentlich so die Rettung für mich, kann man auch sagen, weil ich denke, wenn wir länger bei dem Mann geblieben wären, wäre nicht nur ich kaputt gegangen, sondern auch meine zwei Geschwister. Ich habe noch zwei jüngere Geschwister. Aber sag doch mal ein paar konkrete Beispiele, was er gemacht hat. Mein Vater hat mich zum Beispiel im Keller gesperrt, nachts, die ganze Nacht über, wenn ich nicht gegessen hatte. Der hat die Birne dann rausgedreht und ich weiß noch, gab er im Keller Ratten. Das ist ganz schlimm für ein Kind. Und da war dann in der Ecke eine Plane, die habe ich mir dann über den Kopf gezogen, weil ich Angst hatte. Und am nächsten Morgen ist meine Mutter erst gekommen und hat mich rausgeholt, als mein Vater auf der Arbeit war. Haben die beiden dich oder euch auch geschlagen? Ja, mein Vater hat mich schwer misshandelt. Schwer misshandelt? Schwer misshandelt, ja. Schwer misshandelt. Ich habe mit dem Riemen gekriegt, mit dem Schuh, mit dem Teppichklopfer, mit allem, was er zur Hand kriegen konnte. Und die Mutter ist nicht dazwischen gegangen? Nein. Hat die Mutter dich auch so geschlagen? Meine Mutter hat mich später nachher, also als ich so 10, 11 Jahre alt war, fing meine Mutter dann auch an und ja. Die anderen Geschwister, zwei Mädchen waren das noch, oder sind das noch? Das sind auch leibliche Kinder von diesen, deinen Eltern? Ja. Ja, die haben es auch schwer. Also jetzt meine mittlerste Schwester spezifisch, die wird von meiner Mutter jetzt immer angerufen, obwohl sie den Kontakt zu meiner Mutter nicht will. Da ist wohl auch in der Pubertätzeit bei denen da irgendwas ganz Schlimmes passiert und ich kann es nur vermuten, was da passiert ist. Und meine Schwester, die geht jetzt auch in psychologische Betreuung. Was vermutest du denn? Ja, dass meine Mutter versucht hat, die beiden umzubringen. Ach du lieber Himmel. Das vermutest du, das weißt du aber nicht. Meine Schwester hat mir andeutungsweise was erzählt. Sie konnte es mir aber nicht genau alles erzählen. Das ist auch jetzt ein paar Jahre her. Aber wie hat deine Mutter versucht, die umzubringen, die Geschwister? Naja, die hat alle beide Mädchen ins Auto gesetzt, ist mit denen in ein Waldstück gefahren. Da war dann eine Baustelle, da hat so einen großen Strick an den Baum gehangen und hat gesagt, spring euch beide jetzt um. Da waren die wie alt? Ungefähr. Meine kleinste Schwester müsste so 10, 11 gewesen sein und meine mittlerste so 14, 15. Ja, das heißt, das ist volle Erinnerung an, an die Situation. Genau. Gab es auch sexuelle Übergriffe? Von meinem Vater seine Seite her, ja. Nachdem er aus dem Knast rausgekommen ist, hat meine Mutter ihn wieder aufgenommen, was ich auch bis heute nicht verstehe. Mir ging es wieder gut, ich hatte mich erholt, ich habe wieder zugenommen und ich hatte mich in die Familie, die mir doch sehr unbekannt war irgendwie, so gut es ging, integriert und ja, ich war zwar da, aber ich weiß nicht. Und dann gab es eine Vergewaltigung? Keine Vergewaltigung, also er hat mich angefasst zu jeder Gelegenheit, wo er konnte. Also zum Beispiel, wenn wir am Tisch gesessen haben, am Essenstisch. Ich musste immer neben ihm sitzen und währenddem wir meine Mutter hat nie mit uns am Tisch gesessen, nur meine Geschwister und ich. Und ich musste immer neben ihm sitzen. Und dann hat er mich immer so komisch angeguckt und ja, dann hat er seine Hand dann unterm Tisch, hat er dann an mir rumgefummelt und ich kann mich noch dran erinnern, dass das einen Tag so schlimm für mich war, dass ich mich übergeben musste, dass ich mich während dem Abendessen am Tisch übergeben musste. Also das war schon... Konntest du denn damals nicht zu deinen Großeltern fliehen und denen sagen, was los ist? Wir haben ja direkt, wir haben eigentlich ein Haus weiter direkt gewohnt gehabt. Mein Opa und meine Oma, die haben auch sehr viel mitgekriegt, aber meine Mutter... Die wollte immer, dass sich meine Großeltern aus unserer Familie raushalten. Ach so, dann wurden die eingeschüchtert und hatten Angst, da was zu machen. In welchem Alter bist du, Jenny, bist du weggegangen von zu Hause? Ich bin weggegangen von zu Hause mit 14, 15. Bin dann wieder zu meinen Großeltern. Dann sind meine Großeltern aber von meiner Mutter schwer terrorisiert worden. Und bin dann freiwillig ein Jahr lang in ein Heim gegangen. Mein Gott, was für eine Geschichte. Und hab's aber da nicht ausgehalten, weil ich meine Großeltern vermisst habe und bin dann irgendwann wieder zurück. gab aber nie Ruhe. Also bis ich dann irgendwann mit 16, 17 ganz ausgezogen bin, habe mir eine eigene Wohnung genommen, die Schule abgebrochen und arbeiten gegangen. Also. So, was ist jetzt, du hast es gerade am Anfang angedeutet, was ist jetzt deine Grundproblematik oder deine Grundfrage? Ich weiß nicht, ich will Antworten von meiner Mutter. Ich habe bis jetzt, ich werde 30, werde jetzt selber zum dritten Mal Mutter und ich habe so viele Fragen und ich weiß nicht, wo ich da anfangen soll, wie ich auf sie zugehen soll. Hast du denn noch Kontakt mit ihr? Nein, überhaupt gar nicht. Aber ich will wissen, was, warum, wieso, weshalb und... Warum sie so war, wie sie war? Genau, warum hat sie da nicht, ja... Warum ist... Die letztendliche Frage ist, warum hast du dich in dieser ganzen Zeit meines Lebens so mir gegenüber verhalten? Genau, ja. Und das ist die Frage, ne? Warum hat sie sich damals in das Taxi gesetzt als kleines Kind und warum hat sie all diese fürchterlichen Dinge mitgemacht oder zumindest geduldet? Ja, das ist das Problem. Und ich bin auch damals zum Jugendamt gegangen und habe da meine Problematik angesprochen und das Beste war, früher wusste das Jugendamt Bescheid über die familiären Verhältnisse bei uns und die sind nicht eingeschritten, die haben nichts getan. Wie schlimm, wie skandalös. Nichts, überhaupt nichts. Ich bin damals zu der Dame hin vom Jugendamt und habe sie darauf angesprochen, warum sie damals nicht eingeschritten ist. Die wusste überhaupt gar keine Antwort darauf. Also die konnte mir überhaupt gar nicht genau sagen, warum, wieso. Ne? Also, ist deine Mutter mit dem Vater noch zusammen? Mein Vater ist verstorben mit 42 und meine Mutter, die wohnt jetzt in der Nähe von Duisburg. Würdest du dich denn stark und stabil genug dafür fühlen, dich mit ihr zu konfrontieren? Ja, das ist die große Frage. Ja. Wenn du das nämlich wärst, dann such dort den Kontakt. Such ein Gespräch und leg es hier hin. Ich habe manchmal schon Angst, so wenn ich darüber nachdenke und aber dann auf der anderen Seite ist dann wieder meine Fragen, die ich so habe, die stehen dann immer wieder im Vordergrund, die drängen mich. Genau, die drängen dich. Vielleicht solltest du es, wenn du das Gefühl hast, dass du es wirklich kannst. Oder vielleicht mach es zusammen mit einem Geschwister. Ich weiß nicht, ob das möglich wäre. Meine mittlerste Schwester, die will überhaupt absolut gar keinen Kontakt mehr. Und die Kleinste, die denke ich, die würde auch nicht mehr mit meiner Mutter sprechen wollen. Ja. Obwohl meine mittlerste Schwester öfters von meiner Mutter angerufen wird. Trotz dass meine Schwester sagt, nein, bitte ruf mich nicht mehr an. Ich meine nämlich deshalb, wenn diese Fragen so bohrend sind und wenn dieses Gefühl so stark ist, ich will die fragen, was los ist, dann finde ich, musst du das machen. Nehmen wir den Fall an, dass sie verstirbt, dann hast du nie mehr die Chance, irgendwas zu tun. Genau, weil bei meinem Vater war es auch so, ich wollte ihn auch immer konfrontieren damit, warum er mir das angetan hat. Ich wollte, weil ich war nicht die Einzige, wo er das angetan hat. Ja, da bei der ersten Tochter aus der ersten Ehe ist auch schon mal sowas vorgefallen und ich finde, die hat ihn auch angezeigt, aber... Also ich finde, das sollte man machen. Wenn man einigermaßen stabil dazu ist, sollte man es machen. Das tut man für sich. Das ist gut, das loszuwerden. Weil ich wäre 30 Jahre alt. Ja, ja. Mich beschäftigt das schon mein ganzes Leben lang. Ja, genau. Ich weiß nicht, wenn ich Bilder angucke, mich holt immer wieder die Vergangenheit ein. Mhm. Ich kann damit überhaupt gar nicht abschließen. Ich möchte trotzdem gerne noch die Einschätzung von meiner Psychologin dazu holen, die das mitgehört hat, das Gespräch. Ja. Und die kann es dir gleich dann auch nochmal sagen, was sie meint. Heute Nacht ist Magdalena da. Ich sage von meinem Gefühl, von meiner Intuition hier, ja, mach es. Mhm. Und mach es bald. Gut. Dann leg bitte auf und die Magdalena ruft dich gleich nochmal an. Ja, okay. Alles Gute von Herzen. Vielen, vielen lieben Dank. Sehr, sehr gerne. Tschüss. Eine gute Nacht noch. Dankeschön, dir auch. Tschüss. Ihr Lieben, ich möchte euch gerne unser Thema sagen nächste Woche. In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag. Donnerstag ist übrigens auch Sendung nächste Woche. Trotz Weiberfastnacht nur Rosenmontag, dann darauf die Woche. Da fällt die Sendung aus. Also, es geht um das Thema nächste Woche in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag. Da heißt unser Thema Gehirn. Ich möchte mich mit euch sehr gerne über das wichtigste menschliche Organ unterhalten. Zum Beispiel über Gehirnverletzungen, über Gehirnerkrankungen, über herausragende Fähigkeiten vielleicht euer Gehirns. Oder mit Menschen, die schon mal im Koma gelegen haben und dabei etwas außerordentlich Besonderes erlebt haben und vielleicht davon erzählen können. Thema Gehirn nächste Woche in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag. Ihr könnt euch gerne schon per Mail anmelden, domian@wdr.de und natürlich dann auch gerne nächsten Mittwoch anrufen. Thema Gehirn. Heute freie Themennacht 0800 220 50 50. Hier ist eine junge Dame mit einem sehr schönen Namen, Walburga, 73. Guten Morgen. Guten Morgen. Oh, nicht mehr. Hallo, Walburga. Hallo. Um was geht's denn bei uns, bei dir? Ja, ich habe ein Problem. Ja? Und zwar habe ich ja noch so eine 16-jährige Enkelin in der Wohnung. Das heißt, die habe ich 14 Jahre ganz gehabt bei mir. Mhm. War sie 2 Jahre fast weg, aber ich habe sie wieder hier. Mhm. Und im Moment werde ich mit deren, na, diese abschätzende Art, die sie hat, und alles so drum und dran nicht fertig. Ich weiß nicht, wie ich die anpacken soll. Also letztendlich ist dieses Mädel bei dir aufgewachsen? Ja, 14 Jahre lang. Ist sie, und sie war die letzten 2 Jahre weg? Nein, ja, dann bin ich krank geworden. Ich war schwer krank und dann war ich im Krankenhaus. Und wie ich nach Hause kam, war sie bei ihrer Mutter, nicht hier mehr in meiner Wohnung. Sie kam dann nur mal hin und wieder. Mhm. Und jetzt dann einen Tag, eine Nacht, da stand sie wieder hier und darf ich wieder bei dir bleiben. Mhm. Wieso? Sie hat hier ein Zimmer, das Zimmer ist auch vollständig noch da. Ja. Wieso? Das habe ich auch dann gelassen. Ja, wie kam es denn überhaupt dazu, dass das Enkelkind bei dir aufgewachsen ist und nicht bei der Mutter? Hallo? Schweigen im Walde. Ein Leitungszusammenbruch. So hört sich das an. Wir versuchen Walburga nochmal zu erreichen. Ich höre sie jetzt nicht mehr. Dann legen wir mal auf. Und ich bin verbunden mit Karl Heinz. Karl Heinz ist 49. Guten Morgen. Ja, wunderschönen guten Morgen. Wunderschönen guten Morgen, Karl Heinz. Um was geht's bei dir? Ja, bei mir geht es darum, dass ich eine Vorhautverengung habe. Dass du was? Eine Vorhautverengung. Eine Vorhautverengung? Ja, richtig, ja. Seit wann? Immer. Immer schon? Ja, ich bin ja geboren. Meine Mutter ist da mit mir im Mutterkindheim gewesen, katholischen. Und das ist wohl irgendwie versäumt worden. Ja. Du bist 49 Jahre alt, ein gestandener Mann. Das gab doch dann gewisse Probleme mit den Frauen in deinem Leben, oder? Ja, richtig, ja. Ja. Erzähl mal. Es waren mittlerweile in meinem Leben jetzt schon 3. Bitte? Mittlerweile ist dann jetzt schon 3 Frauen, die dann irgendwann immer wieder so anfangen, mal ist schön und gut und neue Besen kehren gut. Und nach einer gewissen Zeit dann lässt das dann nach und dann dauert es immer noch eine ganze Weile. Dann hält man eine Zeit lang auf, obwohl man eigentlich schon weiß, na. Und jetzt war es wieder so kurz vor Weihnachten, 2 Wochen vor Weihnachten, dass, gut, ich arbeite zwar auch in der Woche, bin in der Rennwoche immer unterwegs. Mhm. Das eine Thema zwar war, ich habe keinen Bock mehr auf Wochenbeziehung, aber das andere Thema halt das Sex. Und ich wäre einfach nicht Mann genug, um es ihr richtig zu besorgen und etc. Und das sagt sie. Und so habe ich es also auch schon vor 2 Jahren, also vorweg dann auch schon. Warst du schon mal bekommen, ganz übel. Ja. Warst du auch schon mal in einer sehr längeren, also in einer längeren Beziehung, in einer langen Beziehung? Ja, die letzte war 3 Jahre, dann war ich 3 Jahre alleine, davor war es 4. Mhm. Und davor auch eine ganze Weile alleine, also es ist auch mal ziemlich lange, wenn ich. Gut, aber das waren ja immerhin längere Blöcke, wo du auch mit Frauen zusammen warst. Wie habt ihr euch denn sexuell da verständigt in den Jahren? Wie ging das? Ja, es kommen natürlich immer zwei Dinge dazu tragen. Sie war es dann halt immer so, weil es bei mir immer so wehtut. Mhm. Und sie dann mich halt wissen, wie sie mich anfassen und wie sie es machen sollen. Und damit, denke ich mal, auch ein bisschen überfordert sind. Mhm. Und bei mir ist natürlich dann auch immer so, dass ich sage, ja gut, also wie soll ich das ausdrücken? Ich kann sollte keine Frau vergewaltigen, ne? Das würde mir so wehtun, ginge gar nicht, wäre überhaupt nicht möglich. Hm. Aber du kannst letztendlich gar nicht entspannt, ganz normal mit einer Frau schlafen, das geht nicht. Nein. Du musst es irgendwie so für dich hinwursteln. Ja. Was natürlich für die Frau auch nicht schön ist. Richtig. Am Anfang gerade, wenn jemand neu kennenlernt, ist ja dann auch, dass man so irgendwie so, vielleicht mal so zuckt und sagt, ne, oder so. Halt mal das Telefon ein bisschen anders. Das habe ich das Gefühl. Das geht in den Frauen voll über und das merken die sich schwierig. Also. Mhm. Du hörst, was ich gerade gesagt habe, halt mal den Hörer irgendwie anders. Du verblubst immer so. Es stellt sich mir nur die Frage, Karl-Heinz, 49 Jahre alt, du hast es dein ganzes Leben gehabt. Warum gehst du nicht zu einem Urologen und lässt das beseitigen? Da war ich kurz knapp davor und war dann im Internet und habe dann Bilder gesehen, wie es aussieht, von Menschen gelesen, gehört, dass sie hinterher gar nicht mehr konnten. Ach Quatsch. Wie du warst noch kein Mal beim Urologen deshalb? Ja, doch. Ich habe mir von meinem Hausarzt schon das Überweisungsdings gegeben lassen. Ja. Der Urologe hat mit dem gesprochen, der hat das dann auch angeguckt und hat dann gesagt, wie er das machen will. Aber halt dann unter Vollnarkose. Mhm. Und da fängt das Nächste an, dass ich eigentlich auch so generell so, Gott sei Dank, total gesund. Aber dass ich halt auch Angst habe vor Ärzten. So, ich gehe ja so ganz, ganz selten hin und... Du bist aber ein Schisser, ein Schisshase, sage ich dir. Ja. Also das ist ja nun wirklich ein relativ kleiner Eingriff. Diese Vorhautverengung kann man durch einen kleinen Schnitt beseitigen oder du lässt dich beschneiden. Das ist ganz, hast du ganz gänzlich Ruhe. Das sind keine großen Arien, keine großen Aktionen, die tausendmal täglich passieren. Damit quälst du dich ein ganzes Männerleben rum, nur weil du Angst hast, das machen zu lassen, ist doch Wahnsinn. Ja. Das ist doch kein komplizierter Eingriff, wo man wirklich denken muss, wo man abwägt Risiko und Vorteil. Das ist eine Kleinigkeit. Also nun sicher jede Narkose. Den Vorteil kenne ich ja jetzt gar nicht, aber ich habe das halt in den Bildern im Internet gesehen. Ja, aber du kannst dich doch nicht von irgendwelchen Bildern im Internet abschrecken lassen. Was meinst du, wie viele Millionen Bilder es auch gibt, wo es gut gelaufen ist? Und der Vorteil bedeutet doch für dich, dass du endlich ein entspanntes Sexualleben führen kannst. Ja. Mann, ja, ich fasse es nicht. Ist ja auch so, dass ich sage, mal, die Jahre vergehen und dann immer wieder steht man vom Nichts wieder weg, kurz vor Weihnachten, wie gesagt, nicht? Und ja, aber ja, da sind schon viele. Ich bin ausgekommen und weg war. Ja, aber da sind schon. Da sind schon viele Jahre vergangen. Ja. Ich glaube, die Männer haben mehr Schiss, zum Urologen zu gehen, als die Frauen zum Gynäkologen. Das gibt's doch nicht. Ja, gut, ja. Ja, mach sein. Aber da wird ja auch nicht so ein Eingriff vorgenommen. Ja, da gibt's auch andere Eingriffe, die auch nicht so schön sind. Also, Karl-Heinz, da habe ich kein Verständnis für. Da musst du jetzt aber ein bisschen Arsch in der Hose zeigen. Und ich bin sicher, dass du es hinterher, dass du froh bist, wenn du es dann gemacht hast. Such dir einen guten Arzt deines Vertrauens, von dem du ein gutes Gefühl hast, dass der das auch ordentlich macht. Und lass dich vielleicht nochmal beraten von deinem Hausarzt. Vielleicht kennt der einen guten Chirurgen oder Urologen, der das durchführt. Soweit ich weiß, kann man das sogar ambulant machen lassen. Oder du bist einen Tag im Krankenhaus, weiß ich nicht. Ja? Ich habe das, wie gesagt, das ist beides bescheuert. Ne? So ist es auch blöd, immer allein zu sein. Ja. Also das Problem kann man leicht lösen. Hm. Karl-Heinz, mach es, bitte, mach es. Ja. Schluss mit Vorhautverengung. Damit du schönen Sex hast demnächst. Mann. Alles Gute und viel Erfolg und Mut wünsche ich dir. Ja, danke. Ja, tschüss. Tschüss. Walburger, lese ich ja gerade, ist nicht mehr erreichbar. Das ist aber schade. Ist wahrscheinlich der Akku leer gewesen oder was auch immer. Wenn wir sie heute nicht erreichen, vielleicht, Walburger, hörst du uns oder siehst du uns im Fernsehen oder im Radio, dann können wir ja am Montag nochmal versuchen, in Kontakt zu treten. Hier ist Alexei, 29. Hallo. Hallo Jürgen. Ja, hallo. Ich bin nett, dass ich mal durchkomme. Hallo Jürgen. Freue mich, dass du da bist. Um was geht's? Ja, ich wollte so ein bisschen dem einen oder anderen da draußen Mut machen, seine Probleme anzufassen und irgendwann das Leben führen zu können, was er führen möchte. Tust du das denn? Genau, also ich bin noch auf dem Weg, ja. Aber zu meiner Geschichte, ich habe eine ganz normale Ausbildung gemacht, dann habe ich einen ganz normalen Job gearbeitet. Was hast du denn gelernt? Ich bin Kaufmann für Lagerwirtschaft und Logistik. Mittlerweile heißt es, glaube ich, irgendwie anders. Das war damals so eine Experimentalphase. Okay. Hab dann in dem Unternehmen, in dem ich gelernt habe, auch gearbeitet und war dann irgendwann so frustriert von der Arbeitswelt, dass ich anstatt mir einen anderen Job zu suchen, im Grunde meine Ersparnisse genommen habe und mich selbstständig gemacht habe. Wie hoch waren die Ersparnisse? Oh, das waren ein paar zigtausend. Also mein ursprüngliches Ziel war eigentlich ein Auto zu kaufen, also wirklich bar zu bezahlen, was man als 18, 19, 20-Jähriger halt so für Spinnereien im Kopf hat. Ja. Und habe dann das Geld genommen, habe mir eine Siebdruckausstattung gekauft, also alles über eBay zusammengekauft, über Anzeigen. Eine Siebdruckausstattung? Genau. Also wo man drucken mit kann, Druckgeräte. Ja. Ja. Ganz genau. Und habe dann angefangen, T-Shirts zu bedrucken. Ja. Und diese T-Shirts über eBay und über kleine Geschäfte zu vertreiben. Ja. So, und das lief eine Zeit lang auch ganz gut und dann habe ich irgendwann mal den roten Faden verloren, dann wusste ich nicht mehr, irgendwie, wofür mache ich das alles und bin damit furchtbar, habe mich damit furchtbar in die Scheiße geritten, zu gut Deutsch, und war pleite. So, dann habe ich ein paar Jahre lang mit Gelegenheitsjobs im Grunde mich über Wasser gehalten, habe meine Schulden abbezahlt aus der Selbstständigkeit. Achso, es waren sogar Schulden angewachsen, nicht genau, nur... Genau, das Ersparte war weg, sondern Schulden auch noch. Ja. Genau, also es ist halt so, irgendwie, wenn man nicht aufpasst, wenn man irgendwie, was weiß ich, zum Beispiel 5.000 Euro im Monat verdient, dann lebt man in ganz anderen Verhältnissen. Und dann ist es vielleicht nicht so schwierig, 10.000 ins Minus zu gehen. Ja, natürlich. Du sagst ja dann halt, ach, wieso ist nächsten Monat wieder drin? Ja. So, und dann stehst du plötzlich vor dem Aus. Ja, und so, was ist dann weiter passiert? Bis heute? Genau, dann habe ich mich mit Gelegenheitsjobs halt über Wasser gehalten, war unglaublich frustriert und geknickt wegen der gesellschaftlichen Ächtung. Also es wird, wenn man sowas macht, gibt es immer Leute, die sagen, das wird eh nicht klappen und wir sprechen uns in 3 Jahren wieder. Und genau diese Leute treten dann aus dem Schatten hervor und zeigen mit dem Finger auf dich. Mach's nicht so spannend. So. Was ist jetzt geworden? Genau. Ach so. Ja, jetzt habe ich mich selbstständig gemacht. Wieder mal? Genau, wieder, also das ist eine Krankheit, das ist, ich glaube, wer das einmal gemacht hat und diese Vorzüge kennengelernt hat. Hast du dich jetzt selbstständig gemacht? Ich mache Suchmaschinenoptimierung, das heißt, das ist also ein kleiner Bereich des Online-Marketings. Mhm. Ich sorge dafür, dass Unternehmen mit ihren Webseiten in den Suchmaschinen nach oben kommen. Oh. Ah ja, und sehr, sehr, sehr, sehr gut, sehr clever. Und funktioniert es? Kann man damit Geld verdienen? Genau, damit kann man nicht nur Geld verdienen, sondern damit kann man auch ein ortsunabhängiges Leben führen. Und das ist das, was ich anstrebe. Deswegen sage ich übe noch. Ach so, du lebst noch in Deutschland? Genau, ich lebe noch in Deutschland. Ich habe alles verkauft, alle meine Besitztümer verkauft. Alles, was ich jetzt besitze, passt wirklich in so einen 30-Liter-Rucksack. Und wo willst du hin? Lebe bei meinen Eltern auf der Couch und am 13.04. geht es los nach Phuket. Da habe ich ein One-Way-Ticket nach Thailand. Ja. Genau, und von da aus... werde ich mich durchschlagen. Also ich habe keine bestimmte Zeitspanne. Das heißt, das, was du in der Selbstständigkeit im Moment machst, dafür brauchst du nur einen PC und Internetanschluss. Und genau. Internetanschluss. Das heißt, du kannst irgendwo auf der Welt im Phuket am Strand sitzen und kannst deine Millionen verdienen, wenn es denn mal so viel werden sollte. Ach, das habe ich gar nicht zum Ziel. Mein erklärtes Ziel mittlerweile ist halt irgendwie so viele wie möglich Menschen darauf aufmerksam machen, dass man das machen kann, dass man reisen kann, dass man eben... ein Leben führen kann, wo man sich auf jeden Tag freut, wo man nicht nur auf das Wochenende hinlebt und am Montag frustriert ist. Genau, und durch das Internet und durch die PCs kann man natürlich heute gegenüber von vor 20 Jahren oder so, in der Tat... Schon vor 5 Jahren, ja. Also, ganz, ganz viele Sachen machen überall auf der Welt. Ist das für dich so ein bisschen, ist ja auch ein bisschen mulmig bei der Vorstellung, jetzt Deutschland dann ganz zu verlassen? Ich wäre unehrlich, wenn ich Nein sagen würde. Also es ist so, ich weiß sehr wenig über Thailand. Ich weiß überhaupt sehr wenig über Südostasien. Ach, du warst noch nie da? Nein, ich war tatsächlich noch nie da. Aber warum dann dahin? Man fährt doch dahin, wo man schon mal war und was man toll findet. Genau, das wäre aber genau das Gleiche, als wenn man jeden Abend in die gleiche Kneipe geht. Ja, verstehe. So, also es ist wirklich ein komplett neuer Lebensabschnitt, ja, und das soll auch ein Lebensstil sein. Das kann irgendwann in Indien oder in China enden oder in Südamerika oder so? Genau, ganz genau darum geht es, ja, ganz genau. Was sagen deine Eltern dazu? Ja, das ist halt so ein Ding. Meine Eltern haben natürlich die Chance gehabt, mich 29 Jahre lang kennenzulernen. Langt ja eigentlich. Genau, und sie sind nicht sonderlich erfreut, aber sie wissen, dass ich das Leben halt für mich leben muss. Und sie sind glücklich, wenn ich glücklich bin. Sie haben jetzt gesehen, wie es ist, wenn ich unglücklich bin. Und ja. Hast du eine Freundin hier? Nee, das habe ich alles außen vor geschoben, weil es sehr, sehr schwierig ist, eine Partnerin zu finden. Das ging natürlich nicht. Aber du kannst natürlich dann auf der ganzen Welt Freundinnen haben. Die Schönen in Thailand und weiß ich wo überall. Ja, genau. Alex, tolle Geschichte. Ich wünsche dir wirklich alles Gute. Und du kannst ja per Netz ab und zu mal in unsere Sendung reinhören, wo immer du dich aufhältst auf der Welt. Genau. Wir müssen Schluss machen. Alles Gute. Toi. Tschüss. So, ihr Lieben, das war's für diese Woche in der Technik. Heute Julia Jochum. Ich wünsche euch ein sehr schönes Wochenende und wir sehen und hören uns wieder in der Nacht vom Montag auf Dienstag, auch dann wieder mit einer freien Themennacht. Bis dahin, alles Liebe. Ciao.